Kundgabe 461. Empfangen durch Bertha Dudde am 11.06.1938. Göttliche Gnade. Notwendigkeit des Gebetes. Was euch an Gnade zufließt, ist allein schon ein Liebesbeweis des Herrn. Denn ihr selbst wäret ohne die göttliche Hilfe nicht fähig, euch aus den Fesseln der Materie zu befreien. Doch das ständige Ringen und Gebet um Kraft entfernt euch allmählich von der Erde und ihrem Begehr. Wie sich ein Vogel hoch in die Luft schwingt, alles auf der Erde Haftende weit hinter sich lassend, so wird sich auch die Seele mehr und mehr emporheben in Sphären, wo der Druck der Erdenschwere sie nicht mehr so merkbar berührt. Der Körper weilt zwar noch auf der Erde und muss der irdischen Tätigkeit nachgehen. Doch ist diese Tätigkeit nicht mehr die Hauptsache des Lebens, sondern wird sich wie von selbst erledigen, fühlbar unterstützt von den dem Menschen beigegebenen geistigen Schutzwesen, die alles daran setzen, um die Seele des Erdenkindes in jenen Sphären zu erhalten und die den Rückgang zur Erde mit allen Kräften verhindern möchten. In der Zeit der inneren Reife wird sich die Seele absondern und immer nur nach geistiger Umgebung verlangen. Sie verlässt den Körper oft und hält sich vorwiegend in geistigen Regionen auf. Das heißt, die Gedankenwelt, in welcher sich ein solches Erdenkind aufhält, wird von nun an eine rein geistige sein. Und von der Erde und ihren Anforderungen will es wenig oder gar nichts wissen, hat jedoch immer das Verlangen, geistige Nahrung in Form von geistigen Wahrheiten aufzunehmen. Das sicherste Gefühl einer Höherentwicklung ist immer das Verlangen nach geistiger Speise. Wer auf der Erde noch festgehalten wird, verlangt nicht nach solcher. Sein Sinn steht nach anderen Genüssen und nur, wo die Seele sich schon veredelt und geläutert hat, ist sie bestrebt, in Unergründbares einzudringen. Ein solches Verlangen wird dann auch gefördert und unterstützt werden von allen Wesen im Jenseits, die eine solche Seele betreuen während ihrer Erdenzeit. Nichts ist für die Seele gefährlicher als ein immerwährendes Sättigen dieser mit irdischen Genüssen und Freuden. Sie ist völlig unfähig für die Annahme von geistigen Lehren und beraubt sich so selbst der größten Gnade, so sie nicht beten kann und ihre Unvollkommenheit erkennend den himmlischen Vater um Hilfe anfleht. Solcher Menschen gedenket der Herr besonders liebreich, indem er sie führet über dornige Wege, durch Leid und Sorgen, damit sie endlich finden sollen zum Vater, wenn sie in großer Not und Bedrängnis Hilfe bedürfen. So sie erst einmal Zuflucht genommen haben zum Gebet, werden ihnen die Augen geöffnet, und ist dies schon eine Gnade, die sie zum Fortschritt der Seele führen kann, wenn der Mensch nur selbst etwas guten Willen hat. Nie soll der Mensch das Gebet vergessen. Solange er sich im Gebet mit dem himmlischen Vater verbinden kann, ist ihm der Gnadenquell geöffnet. Und nichts wird ihm im Erdenleben zu schwer werden, wenn er sich dieser göttlichen Gnade bedient, mittels derer er auch Hand anlegen kann an das Werk, sich selbst nach dem Willen Gottes zu gestalten. Ohne die göttliche Gnade vermag der Mensch nichts, mit dieser aber unendlich viel. Darum betet, dass der Herr euch mit seiner Gnade bedenke und ihr brauchet nicht zu verzagen. Denn Gottes Güte währet ewiglich. Amen.